Herzlich willkommen zu Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Wir sitzen im Phonodrom. Es ist schön gemütlich. Und sogar warm hier. Sogar warm hier. Trotzdem wir immer so heizungssparend auftreten. Das stimmt. Und wir haben heute mal wieder Wein im Programm. Du hast Wein mitgebracht. Ja, genau. Und zwar haben wir ja dieses Wein-Abo von der BASF und die hatten als letztes ein Weinpaket mit dem Titel Feurige Kaminweine. Mhm. Für den Winter ist auch jetzt gerade angekommen, also irgendwie im Dezember. Und sie hatten aber schon vorher, kurz vorher im Oktober, Herbstweine und einer von den Herbstweinen ist auch ein Kaminwein. Okay. Deshalb passt der eigentlich nicht zu den anderen. Und deshalb habe ich mir gedacht, die anderen beiden sind sowieso schwierig, weil das ein Sekt ist. Und naja, das ist immer halt schwierig hier mit dem Sekt, dann muss man dann gleich austrinken, kann den nicht gut transportieren. Deshalb habe ich mit den Herbstweinen gedacht, machen wir nichts, aber den einen nehmen wir raus und tun den zu den Kaminweinen, weil das auch ein Kaminwein ist. Wird hier auch so als solcher beschrieben. Da steht hier, mit dem fangen wir auch an, passt dann also auch von der chronologischen Reihenfolge her, die am Kamin entkorkt werden können und hat den Schraubverschluss. Ja, okay, ich bin gespannt. Ja, genau. Ja, das sind alles Rotweine, was wir heute trinken. Alles Rotweine, klar, genau. Die Kaminweine sind Rotweine. Ja. Und da trinkt man eigentlich keinen erfrischenden Weißwein, weil man irgendwie die Wärme braucht. Und die sind auch alle sehr schwer. Der erste ist sogar der leichteste, glaube ich, mit 13,5 Volumenprozent. Der andere ist 14. Und dann sind alle 14. 14, ja. Ja, also richtig auch alkoholische Weine. Genau, darum, wir trinken heute Alkohol. Warnung. Genau. Ist natürlich nur in geringen Mengen zu genießen. Wir probieren das heute für euch. Wir werden jetzt uns auch jetzt nicht hier gläserweise das hinter die Birne kippen, sondern und die bewusst trinken. Schraubverschluss haben natürlich auch den Vorteil, dass man sie zuschrauben kann und verwahren. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, fangen wir mal an. Also Reynares. Reynares, das ist aus dem Hause Eguren, Bodegas Eguren, ist ein ziemlich großer Weinproduzent, wobei der eigentlich in Vitoria ist, also eigentlich in Alaba. Und dieser Wein kommt aber gar nicht aus Alaba, sondern kommt aus Kastilien. Mhm, wo ist das? Kastilien ist ein bisschen südlicher, also ist mehr Richtung Zentrum. Okay. Mehr Richtung Madrid. Aber das ist ein bisschen, das ist Castilla in Leon heißt das Gebiet. Das ist eben noch nicht die Hauptstadt, sondern eben auch eine Weingegend. Und dieser Wein ist 3 Monate im Barrique gewesen. Okay. Ist Jahrgang 2021, ist auch noch zu haben für einen ziemlich günstigen Preis. Mhm. 4,50 Euro die Flasche. Der ist, den gibt's auch jedes Jahr. Okay. Bei BASF. Also, ich glaube, es ist gar noch was von 20er zu haben. Der 18er ist wohl gerade ausverkauft. Der steht noch in der Liste, ist aber so drüber geschrieben, nicht lieferbar oder so. Oder nicht mehr lieferbar. Aber der scheint ausgetrunken zu sein. Und, und ich soll mal gucken. Es ist wohl doch noch in der Nähe des Baskenlandes, also Rioja, wo eben auch die Firma Eguren sitzt. Eguren ist ja auch ein baskischer Name. Aber es ist praktisch sozusagen die andere Seite des Ebros, wo dann schon Gastinien beginnt. Mhm. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was die BASF schreibt. Ja. Wenn es nun etwas kälter wird und der Nebel in den Hängen hängt, zieht es manche melancholischen Gedanken in den vergangenen Urlaub nach Spanien. Mhm. Wir helfen gerne aus und liefern dieses zugängliche, aber sehr solide Wunderwerk der spanischen Sonne. Geschützt von den Bergen im Norden und im großen Tal des Ebro wurde dieser Tempranillo sorgfältig gelesen und anschließend für eine kurze Zeit, nämlich nur 3 Monate, in Barrique-Fässern ausgebaut. Das gibt der satten Kirschfrucht den wohldosierten Schubs in die richtige Richtung à la Kakao, Kaffee, Vanille und typisch für die hier traditionell verwendeten Fässer aus amerikanischer Eiche, Kokosnuss. Mhm. Ein prächtiger Wein, der den spanischen Sommer nochmals in Erinnerung ruft, aber auch Lust macht auf seine großen Rotweinbrüder und Schwestern, die bald vor dem Kamin entkorkt werden können. Mhm. Das werden wir dann ja auch tun. Ja, weißt du noch, beziehungsweise die Hörer wissen es wahrscheinlich, weil wir es schon mal thematisiert haben, wie das kommt mit den amerikanischen Fässern? Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Das haben wir mal auf dem Barkonvent gemacht. Ja, das stimmt. Es klingelt auch so langsam. Ich drüber nachdenke. Ich auf die Sprünge. Also, in Amerika nach der Prohibition hat man beschlossen, um immer noch dem Alkoholrausch Einhalt zu gewähren, dass man für die Spirituosen dort, also vor allen Dingen Whisky-Herstellung, also Bourbon, nur amerikanische Eichenfässer nehmen kann. Also, mhm. Und nehmen darf und die auch nur einmal benutzen darf. Ah ja. Und dadurch entsteht eine große Menge, ja, genau, die ja noch schön sind, weil sie einmal genutzt worden sind. Und die werden dann weiterverkauft. Und da gibt es dann eben anderswo, eben in diesem Fall in Spanien, Leute, die da nutzen, mhm, und dann Rotwein, ja, da machen und dann auch häufig benutzen. Ja, genau. Sag mal was zum Wein, ist wirklich tiefrot, wirklich sehr dunkelrot. Mhm. In der Nase. Sehr, ich sage, in der Nase hat es einen leicht süßlich, ja, milden Geruch. Ich finde es auch, der ist nicht so, wie ich ihn erwartet hätte. Ich dachte am Anfang. Ja, das ist ja das Vorspiel. Wir sind ja noch im Herbst sozusagen jetzt. Okay, und ich bin gespannt, Tempranillo ist ja auch die wichtigste Rotweinsorte in Spanien, also quasi dass die Brot- und Butterrebe. Ja, wobei oft Tempranillo im Cuvée verwendet wird. Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, eigentlich alleine ist das selten, ja. Ja, das stimmt. Also im Cuvée ist es eigentlich am meisten wiederzufinden. Naja, ein bisschen arg. Noch was Frisches. Ja, was Frisches. Der ist, finde ich, im Antrunk ein bisschen wässrig. Mhm. Und im Abgang nicht sehr breit. Nee. Ist relativ schlank. Nicht sehr breit. Und ja, ich weiß nicht, der ist, kommt mir sehr leicht vor. Wie gesagt, der hat auch nur 13,5%. Nur 13,5%, immerhin. 13,5%. Es stimmt, der wirkt leicht. Mhm. Also die Erinnerung an den Sommer. Das kann sein, genau. Da ist tatsächlich was dran. Genau, das ist so die letzten schönen Sommertage, der Herbst kommt, es wird abends schon etwas kühler, dann kann man den schon mal konsumieren. Der hat aber auch Tannine. Ja, auf jeden Fall. Ja. Merkt man deutlich. Ja, so ein ganz leichter Hauch Holz. Ja, ganz leicht, ja. Vanillenoten kann ich jetzt nicht so entdecken. Ich auch gar nicht, nee. Wie hier beschrieben. Also das ist schon eher Kaffee, aber auch, ja, könnte man sagen, aber Vanillenoten nicht. Nee. Es ist ein Wein, der auf mich wirkt wie ein Wein, den man vielleicht doch zum Essen trinken könnte. Ja, das stimmt. Der ist nicht sehr aufdringlich. Das ist nicht sehr aufdringlich, das stimmt. Der ist, aber hat ein schönes Mundgefühl, man hat einen schönen Rotweingeschmack im Mund. Ja, ja. Aber geht relativ schnell vorbei. Das heißt, du kannst was essen dann wieder, ohne dass du jetzt genau die ganze Zeit den Nachgeschmack von diesem Rotwein hast. Mediterranes Rotweingefühl, ja, genau. Naja, obwohl der ja nun nicht mediterran ist, sondern mehr so eben vom Ebro eben im Norden kommt. Ja, interessant. Das Etikett ist auch sehr schön. Das ist auch neu, wenn man, also wir haben es ja verlinkt und auf den verlinkten Sachen ist das Etikett anders. Da ist auch dieses Haus, das ist offenbar das Gut, aber nicht so im Hintergrund. Hier ist das so im Hintergrund und darauf mit so ein bisschen erhabener Schrift Reynares. Und das ist auf den Bildern das gleiche Haus, aber getrennt das Bild und dann das Wort Reynares drunter. Das ist hier offenbar die etwas neuere Fassung. Ach ja, weil du wissen wolltest, wo das ist. Hier ist so eine ganz, ganz kleine Karte. Ah, ja, das ist Kastilien und Leon. Ja. Leon, also in der Mitte von Spanien. Aber der Nordrand, und da kommt das her, das grenzt tatsächlich an den Ebro und an das Rioja-Gebiet, ganz im Süden. Und das ist genau die Ecke, wo der Wein herkommt. Und der ist ja dann auch in Alaba, also in praktisch im Baskenland, weiterverarbeitet worden. Okay. Und die Firma sitzt ja in Vitoria, in der Hauptstadt des Baskenlands, also in Alaba. Und dort gibt es in so einer Art Markthalle, haben die auch eine Enothek, wo man den probieren kann. Und ich war da schon. Zwar nicht in der Enothek, sondern es ist halt so eine Markthalle, was zu essen da irgendwie. Also sehr schönes Gebäude, tolle Sache, kann man ganz viele Sachen probieren, Tapas haben die da, also sogenannte Pinchos, das sind ja da die, die Tapas, die gerade im Baskenland angeboten werden, eine ganz tolle Tradition, viel, viel reichhaltiger und viel eindrucksvoller als die tatsächlich kastilischen oder spanischen Tapas, also da kann ich sehr empfehlen. Also wenn man mal in Vitoria ist, Abastos heißt diese Markthalle, also Mercatuak auf Baskisch, das kann man gut erkennen. Und da kann man dann sich verwöhnen lassen, Strich und fahren. Ich war leider nicht bei Egoren, aber wenn da jemand hinkommt, kann er ja da auch Wein probieren. Also ist, ich finde ihn gut, aber ich überlege gerade, als Essensbegleiter würde er mir, glaube ich, am besten passen, Standalone zu trinken. Standalone ist das nicht so, so schwierig. Ist nicht, es ist eben nicht der, ist nicht der Kaminwein. Ist halt nicht auch der Kaminwein. Das ist ja hier auch gesagt. Das ist der erste Übergangswein zum Kaminwein. Aber ich wollte den halt mit dazu nehmen. Erstmal, weil wir dann vier haben und weil wir ja auch aus dem Paket was nehmen wollen. Und wir können hier schlecht, ja, weiß ich nicht. Also das ist mit dem, mit dem Sekt ist schwierig. Genau. Nee, ich fand es gut, aber ich bin gleich mal gespannt zum Kontrast und ich glaube, ein guter Essensbegleiter, das kann man, glaube ich, gut trinken. Aber jetzt hast du ja schon mal den Tempranillo-Geschmack auf dem, im Mund. Er wird uns weiterhin verfolgen. Und jetzt haben wir ja ein Tempranillo eingebaut. Ja. In, Moment, wo habe ich jetzt hier das Blatt? Ich mache schon mal die Flasche. Ja, mach schon mal auf. Eingebaut in ein Cuvée. Und zwar ist da noch Merlot dran und Cabernet Sauvignon. Ja. Also auch ganz typische Rebsorten. Oh, was ist denn hier abgefallen? Ich glaube, mein Öffnungswerkzeug. Guck mal, das bei dir liegt so eine kleine Schnupsi. Heb die mal bitte auf. An deinem Fuß. Ach so, an meinem Fuß. An deinem Fuß. Ich glaube, gerade verlässt uns unser Kellnerbesteck. Oh, das ist ja schlecht. Also zumindest ein Teil davon. Schnupsi, sagst du? Genau. Ja, das ist so eine Niete. So eine Niete, genau. Und die andere Seite der Niete fehlt gerade, das sehe ich gerade. Ich hoffe, sie ist geschraubt. Und dann kann man das noch weiter verwenden. Ja, haben wir den Ersatz? Du, das wird jetzt hier ein Problem. Ich guck gleich mal. Ich gucke, warte, ich gucke. Und ich habe meinen Rucksack nicht mit. Da habe ich nämlich immer einen Notkorkenzieher drin. Denn man ist manchmal unterwegs und will Wein trinken und dann gibt es keinen Korkenzieher. Das ist mir alles schon passiert. Das habe ich immer einen kleinen Notkorkenzieher dabei, so einen ganz kleinen, den man so ineinander stecken kann. Und das ist dann schon manchmal nötig, denn man will ja doch nicht dann hinterher irgendwie rumfummeln. Oh, das ist noch nutzbar hier. Ja. Da hat man nur noch einen Arm hinterher, weil der andere stillgelegt ist, aber ich denke, zur Not kann man damit auch noch eine Flasche aufmachen. Also wir haben technische Probleme. Ich kann ja schon mal vorlesen, was die BASF schreibt zu diesem Wein. Die Vineros y Bodegas Alconde Das ist ein Plural, jetzt kommt der Singular. Ja, gut. Bodegas sind natürlich mehrere Läden. Und Binedos mehrere Weinberge. Geht auf einen Zusammenschluss von Winzern aus Lerin im Jahre 1956 zurück. Heute bewirtschaften die Betriebe gemeinsam etwa 500 Hektar Rebland und sind zu einer festen Größe der Weinkultur Navarras geworden. Der Sarda Sol Reserva ist der ideale Start in die kalte Jahreszeit. Die Cuvée besteht aus durchaus typisch für die Region, einem Blend aus internationalen und traditionell spanischen Rebsorten Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ausgebaut wird der Wein zunächst in Betonfässern und anschließend für 18 Monate in französischen Eichenbarrique-Schlafen gelegt. Dunkelfruchtig und würzig präsentiert sich der Wein, der auch schon erste Reifenoten wie Tabak und getrocknete Pflaume zeigt. Und gut, dieser ist von 2015, also er sollte jetzt inzwischen schon mal die ersten Reifenoten zeigen. Immerhin 8 Jahre jetzt. Im Abgang zeigt sich lange das gesamte Aromenspektrum, begleitet mit sehr weichen Tanninen. Ja, klingt sehr schön. Und wir begeben uns eben nach Navarra. Navarra ist auch am Baskenland oder im Baskenland, ein Teil, der nördliche Teil von Navarra, da spricht man auch Baskisch. Und es ist im Grunde die gleiche Rioja-Weinkultur, die wir hier haben. Aber das Anbaugebiet heißt eben jetzt Navarra. Und sehr alte Weinkultur. Ah, ich höre es ploppen. Und ja, jetzt können wir mal sehen, wie das ist. Das mit den Betonfässern soll niemand irritieren, das ist in der Tat üblich. Genau, das ist schon ganz lange. Im Baskenland kann man das praktisch überall sehen. Wenn man zu Winzern kommt, dann stehen da überall Betonfässer rum. In Deutschland hat man ja mehr auf Stahlfässer gesetzt. Genau, aber früher gab es auch, also viele Genossenschaften haben noch auch noch alte Betonfässer, die teilweise auch genutzt werden, gerade für die, sag ich mal, großen durchgängigen Weine, die irgendwie, was weiß ich, auf Masse sind, da kann man auch schon Beton. Aber eben auch französische Eichenbach. Naja. Also es ist ja dann tatsächlich auch noch ein Reifungsprozess hier dahinterher. 18 Monate immerhin, also nicht nur 3. Also ich bin gespannt, unser Flaschen, also Korkenzieher ist auf jeden Fall defekt. Ich muss ihn quasi jetzt etwas mit Bedacht bedienen. Ich habe gerade mal, ich suche gleich mal einen neuen raus, den bestelle ich gleich mal, dass wir auch wieder hier vernünftiges tun. Hier auf der Flasche ist auch nochmal Mundus Vini Gold. 2021, der hat also auch noch einen Preis gewonnen. Das haben wir dann nachträglich draufgeklebt. Das Etikett ist auch sehr schön. Ein Bild vom Weinberg, aber ja, das sieht so ein bisschen gemalt aus oder gezeichnet. Da ist sogar noch das Haus, das ist offenbar das Weingut, er ist nämlich das Haus in Golden, sonst ist das alles hier so in Schwarz-Weiß. Und da steht auch nochmal Viticultores de Lerin. Seit 1800, kann man schlecht sehen, 56 soll das wohl heißen. Sarda Sol, der Name steht drauf. Reserva, 2015. Hinten sind dann noch einige Angaben dazu, auf Spanisch, Flores Secas, trockene Blumen, so, Erinnerungen an trockene Blumen, naja, nicht schlecht. Also, geschützte Herkunftsbezeichnung Navarra eben, und jetzt gucke ich nochmal schnell, wo Lerin liegt, das ist ja der Ort, wo die Winzer sich da zusammengeschlossen haben, das ist offenbar eine Kooperative, Lerin Navarra. Da steht's. Genau. Ja, das ist tatsächlich Alcón de Bodegas, da steht's auch nochmal. In der Comunidad Foral de Navarra. Ja, genau. Also die autonome Region. Genau, die da. Genau. Ja, ja, auch nicht weit vom Ebro entfernt. Also wir sind wirklich fast in derselben Gegend. Genau, es ist, genau, das stimmt, es ist nicht weit entfernt. Und es ist ein Cuvée aus drei Rebsorten: Tempranillo, Merlot und Cabernet Sauvignon. In der Nase wirkt es schon deutlich kräftiger. Die Farbe ist etwas nicht so ganz so dunkel. Nicht so dunkel, das wundert mich eigentlich. Denn das müsste eigentlich sein. In der Nase merkt man schon ein bisschen mehr auch, man merkt schon ein bisschen mehr ausgebaut, also ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Fülle in der Nase. Mhm. Mhm, ja. Ja. Auch sehr viel stärker. Auf jeden Fall. Sehr viel kräftiger Wein. Mhm. Hier kommen jetzt tatsächlich das, was wir vorhin vorgelesen haben für den anderen Wein. Nämlich diese Noten eben auch so. Ja, also man merkt natürlich schon den Barrique-Ausbau. Ja. Und da sind dann doch auch Vanillenoten dabei, Kaffeenoten. Und ich finde, im Abgang ist er gar nicht, also er ist leicht süßlich, finde ich sogar. Mhm. Und gar nicht so schwer und alkoholisch. Ist wirklich ein sehr angenehmer Abgang. Ja, und es ist auch komplex. Am Anfang hast du mehr so Fruchtnoten. Ja. Und dann kommen so die Vanille, Holz. Noten, genau. Noten. Ja. Eben auch Kaffee, vielleicht sogar dunkle Schokolade. Mhm. Und dann, ja, dann bleibt es so ein bisschen im Abgang. Und er schmeckt, das sind ja 14%, er schmeckt aber irgendwie er schmeckt leichter, leichter als der andere. Aber definitiv, also ich finde auch, der ist im Geschmack her bedeutend leichter, angenehmer, also wirklich einfach zu trinken. Einfach zu trinken, Wein, ja. Ich würde sagen, das ist ein Anfängerwein, wenn man spanische Weine trinken will, also schwere Weine trinken will. Ja. Ja, und auch, ich glaube, der hat auch den Mundus Vini-Preis zu Recht verdient. Haben wir da irgendwelche Hinweise auf Preise? Kann man gleich auf den Link klicken? Von dem Wein jetzt direkt oder jetzt vom auf der Homepage, meinst du jetzt? Na, von diesem Wein direkt. Das muss doch irgendwo stehen. Da bei BASF, die wollen den doch auch verkaufen. Ja, ich habe auf jeden Fall den BASF. Wie funktioniert gerade mein... Dein was? Dein Pad. Ich habe doch bei mir Pad jetzt seitdem wir letztes Mal dran getreten haben. Ja. Einmal frei. Nee, war nur, ich habe es nur zugemacht und jetzt neu gestartet. Ach so. Da kam erst nur eine weiße Seite, bevor das Pad geladen hat. Jetzt gucke ich mal, hier muss man ja sehen, was da kostet. 9,60 €. Ja, das aber ist wert. Auf jeden Fall, also sehr lecker. Ne? Sehr lecker. Sehr ausgewogen. Mhm. Und auch so ein bisschen. Er bleibt auch etwas. Ja, definitiv. So, ich habe einen neuen Flaschenöffner bestellt, schon mal parallel. Ja. Oh, das Weingut ist uralt. Also diese Kooperative dort in dem Ort. 1356. Oh, ja. Gibt es das schon erwähnt? La Sacca de Lenin. Da gibt es schon eine Beschreibung, dass in 250 Weinlesen 96.000 Liter Wein hergestellt. Wow. Das ist natürlich schon auch eine Hausnummer, muss man sagen. Mhm. Ja. Ja. Also ganz alte Weintradition dort. Und ja. Ja, sehr schöner Wein. Muss ich sagen. Aber die können das. So, das nächste Plop-Gefühl. Der nächste Wein. Das ist ja so ein bisschen. Ich krieg den noch mit unserem defekten Korkenzieher noch einigermaßen noch auf, aber. Das ist der letzte, den du aufmachen musst, denn der danach kommt, hat wieder einen Schraubverschluss. Zum Glück, ja, weil. Aber der Kork ist auch schon. Sehr bröselig. Von wann ist der Wein? Der ist von 2016. Ja, also auch noch nicht so alt, finde ich. Mhm. Also Château Oquéran Cru Bourgeois Médoc. Also aus Bordeaux, aus einer Weingegend, wo man die Weine bald nicht mehr bezahlen kann. Von daher interessiert mich natürlich auch, was er kostet, weil die mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Ja, genau. Wir müssen sehr, sehr viel jetzt wässern und das kostet einfach wahnsinnig vieles Geld. Das ist einfach, ja, das ist gerade schwierig. Es ist so auch faszinierend, weil so eine Weinrebe ja so tiefe Wurzeln ins Erdreich ja schlägt, um an Wasser zu kommen, dass man dann wirklich irgendwann wässern muss, dann heißt es aber wirklich, dass dann auch der Grundwasserspiegel so weit abgesackt ist, dass selbst große Weinreben da nicht mehr rankommen. Das ist natürlich extrem schade. 12,90, wohl auch hier ein Preis. Concours de Bordeaux 2016. Nummerierte Flaschen. Mhm. Also wirklich, da wird ein Aufwand getrieben. Ich lese mal vor, was hier steht. Mhm. Wenn der Kamin brennt und das Wohnzimmer mit wohliger Wärme füllt, darf eine Region auf gar keinen Fall fehlen, das Bordelais. Kaum ein anderes Gebiet umgibt so viel Mythos und Tradition. Zu den besten Weinen der Welt zählen viele Bordeaux und so darf der Wein aus der Region im Südwesten Frankreich natürlich auch hier nicht fehlen. Jetzt haben wir dasselbe gesagt. Château Haut-Guéran ist als Cru Bourgeois klassifiziert und vertritt einen eher klassischen Bordeaux-Stil. Cabernet Sauvignon bringt mit 60% viel schwarze Johannisbeere und dunkle Kirsche in die Cuvée. Die 40% Merlot sorgen für weiche Tannine und einen ausfüllenden Körper. Ja, was? Achso, es sind nur die beiden. Also, stimmt, ist ja 100% dann. 60, ja. 60. Nur 15 Hektar werden von der Familie Dernachy im Médoc auf tonhaltigen Kalkböden bearbeitet. Ein grandioser Bordeaux für verregnete Kaminabende. In der Farbe her schon etwas dunkler als der vorige. Also wirklich schon sehr farbbetont. In der Nase auch ein bisschen alkoholischer. In der Nase hat er wirklich diesen sehr typischen, leicht tanninigen Bordeaux-Geruch. Ja. Also da kann man fast schon drauf kommen. Dass das, versteckt sich nicht, was er ist. Versteckt sich nicht, genau. Genau. Ja, schauen wir mal. Genau, das ist so ein Kaminwein. Ja, das ist der. Der wird relativ schnell breit im Mund, sehr, sehr wollig, sehr warm, sehr auch geschmacklich sehr komplex, muss man wirklich sagen. Ja. Auch der Abgang ist aber nicht stark alkoholisch, also ist wirklich sehr angenehm. Und ich finde, der Abgang ist relativ geschmacksarm. Also ja, der kommt beim Abdruck und quasi in der Mitte ist der ziemlich breit, aber dann im Abgang ist er relativ dünn. Aber auch nicht alkoholisch, weil meistens, wenn die dann so fette Weine dann im Abgang so dünn werden, kommt meistens das Alkoholbrennen so ein bisschen hinterher. Das ist hier gar nicht der Fall. Das ist wirklich auch sehr einfach im Abgang. Ich muss sagen, sehr lecker. Also lässt sich extrem gut trinken. Ja. Ja, jetzt müssen wir noch klären, was ein Cru Bourgeois ist. Ein Cru Bourgeois? Ein Grauburgunder, nee, Quatsch. Ein Burgunder, ein Cru? Cru, das was ist heißt die Cru? Klassifikation des Weins. Ah, okay. Gewächs, Cru heißt Gewächs. Ah, okay. Bourgeois ist bürgerlich, das bürgerliche Gewächs. Also quasi so eine Art, in Deutschland, Klassifizierung wäre es eher so der Tafelwein? Oder nein, oh, um Gottes Willen. Der Ortswein? Oder was ist das denn? Nein, der Cru Bourgeois ist die zweithöchste Stufe. Ach so. Das ist ein Topwein. Okay. Also das höchste ist den Grand Cru Classé, meistens unbezahlbar. Das sind die ganz großen Bordeaux-Weine, das ist sozusagen der Adel des Weines, um diesen Vergleich zu nehmen, jetzt deshalb eben bürgerlich. Und der Cru Bourgeois ist eben eins drunter. Okay. Und das läuft so, dass das hier nicht, also in Deutschland ist es ja so, dass solche Klassifikationen nach Lagen, an Lagen sind. Ja. Und in Frankreich ist es nicht an die Lagen gebunden, sondern an den an das Weingut. Also bestimmte Weingüter gehören dazu und das sind nur ganz wenige. Also zum Cru Bourgeois gehören, das muss ich kurz nochmal nachgucken, damit ich mich nicht vertue, 249 Produzenten. Insgesamt 4.400 Hektar. Okay. 31% der Anbaufläche des Médocs ist Cru Bourgeois. Okay, okay. Ja, also dann gibt es eben noch die ganz großen. Okay, Grand Cru Classé. Das ist also praktisch die zweite Stufe. in den bei den edlen Bordeaux. Okay, das heißt, wäre jetzt ein Grand Cru ist das große Gewächs. Okay, ja, genau. Aber das große Gewächs ist ja auch bei uns an Lagen gebunden. Genau. Und, ja. Genau, also VDP Klassifizierung wäre ähnlich, also VDP Gutswein ist quasi die unterste Kategorie der vier Stufen, dann geht's Ortswein, dann kommt die erste Lage und dann die große Lage. Das heißt, das wäre jetzt vergleichbar mit einer ersten Lage. Genau. Okay. Genau. Genau, das wäre die erste Lage. Und das ist schon, also in Restaurants, wenn da Cru Bourgeois steht, ist das schon, das, dann haben sie immer noch in Frankreich mal ab und an eben auch Grand Cru, aber das ist dann schon nicht mehr bezahlbar. Wie ist es denn preislich, diese Flasche? 12,90 €. 12,90 €, das ist nicht, das habe ich schon gesagt, das ist nicht teuer. Mhm. Ja, aber gut, das ist ja auch über den Weinhändler unseres Vertrauens, und über den Weinkenner der BASF, die dann im großen Stil einkaufen. Und deshalb ist es nicht so teuer. Man müsste mal gucken, bei Vivino gibt es das bestimmt auch mit dem Durchschnittspreis. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, ist es dann, du hast es, das glaube ich, sogar schon verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich es getan habe. Ich habe es auf jeden Fall beim einem, ich habe es gemacht bei dem, ja. Vivino, da haben wir es. Genau, der erste Link. Naja, ja. Da kann man doch. 15,95 durch. Ja, etwas höher ist genau, es dann meistens. Ja. Genau. Ja, ist doch, kann man eigentlich auch nichts sagen. Mhm. Guck mal, was er bei Vivino bekommen hat, eine 3,8. Naja. Das ist. Da gibt es sicherlich auch Besseres. Ja. Also. Ich guck gerade so, was der. So, was die Leute drüber schreiben. Kann ich jetzt nicht so teilen. Also gerade die Top-Bewertungen, die kann ich jetzt nicht unbedingt teilen, ob ich sage, naja. Also Pflaume, Zedernholz, rauchig in der Nase, ja, gar nicht. Finde ich gar nicht. Da haben die einen anderen Jahrgang vielleicht beschrieben. Nee, es geht hier um den Jahrgang 2016. Nee, wenn den nicht rauchig. Null. Und ich finde Pflaume auch nicht. Nee, Pflaume auch nicht. Also Zeder, ja, könnte ich mir jetzt einbilden, aber ein bisschen Holznote ist drin. Auf jeden Fall. Aber Pflaume ist es nicht. Ja, was ist es? Ich würde eher sagen, so Johannisbeere. Ja, es ist eine Beere. Es ist ist eine bittere Johannisbeere, genau. Das ist ein Johannes, wie eine leichte Johannisbeersäure, genau. Ja, genau. Ja, das stimmt. Glaube ich auch. Das passt besser. Mhm. Also Pflaume kann ich auch nicht erkennen. Ja. Aber ich finde, also für 12,90 kann man nichts machen. Kann man nichts falsch machen. Ach, ja. Also, wie gesagt, die Weine, die wir heute besprechen, sind ja, glaube ich, alle lieferbar noch. Aber das wäre so einer. Der lässt sich gut trinken. Ja, und den kann man sich auch hinlegen. Der hat Potenzial. Ja, ja, definitiv. Einmal nochmal 10 Jahre, dann ist das top bei Wein. Ja. Und dann holt man den nur für besondere Anlässe hervor. Ja. Das ist ja eben das beim Wein. Da muss man schon Lagerkapazitäten haben, genau, ja. Weil sowas dann noch reift. Ja, das auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall. Und der ist jetzt 2016, also 6, 7 Jahre alt. Und wie gesagt, nach 17 Jahren ist der gut. Mhm. Ja, also sehr empfehlenswert. Auch schönes Etikett. Da ist unten nochmal dieser Weinpreis drauf, aber nicht, sieht aus wie draufgeklebt ist, aber nicht. Ja, ja. Zum Etikett dazu. Und dann ist es hier auch so oben nochmal so ein Wappen erhaben, in so, ja, Bronze-Gold-Farben. Und ja, also wirklich schön gemacht. Also sehr elegant. Also schmeckt auch gut. Also ich bin. Hinten haben wir auch nochmal einen, kann man auch scannen, wenn wir da die Informationen haben wollen. Also das ist schon gut gemacht. Alles auf Französisch und Englisch, also auch für den Export. Genau, ja. Ganz gut. Château Aucairan, da könnte man jetzt nochmal nachgucken, was das für ein Weingut ist. Aber ja, ich denke auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, finde ich auch gut. Ja, also wenn man Bordeaux trinken will, dann den, würde ich sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Exoten. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, mein erster auch Exote von der von dem Land. Also wir werden jetzt eine. Ja, von dem Land habe ich schon mal was getrunken, aber oft so, ja. Naja, wir verraten erstmal, was ist es? Genau, es ist ein ungarischer Wein. Ja, genau. Mit dem Namen Heumann Blue Secret. Mhm. Also das blaue Geheimnis aus dem Jahre 2018 haben wir hier jetzt vorliegen. Mhm. Ist ein auch ein Cuvée aus der Sorte Ungarisch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Krek Frankos. Ist bei uns eher als Blaufränkisch bzw. Lemberger bekannt, die Rebsorte. Das ist, glaube ich, ein langes E, Krek Frankos. Okay, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Dann Mello. Hat man jetzt ja in allen schon vertreten, Cabernet Sauvignon. Ja, wie gerade, nur genau. Ist jetzt der blaufränkische Krek Frankos statt, was war in dem anderen? Ja, hier ist nur drin Cabernet Sauvignon und Melon. Und hier ist quasi. Nee, wir hatten aber vorhin. Achso, ja. Sardasol. Genau, richtig, der war. Da war der Tempranillo. Der Tempranillo ist jetzt ersetzt durch Blaufränkisch. Genau, richtig. Ja. Eine ganz moderne Flasche. Blauer Kopf. Ja, wenn man schon Blue Secret nennt, genau, dann muss auch irgendwie was Blaues dran sein. Genau, 14% aus Ungarn und zwar aus der Region, Weinregion. Jetzt habe ich es irgendwo hier. Villay, genau. Ist wohl eins der bedeutendsten in Südungarn Rotweinregionen, hatte ich heute mir angelesen. Ja, ich lese mal vor. Ja. Hände hoch, wer schon mal Wein aus Ungarn, Absatz von Tokaj getrunken hat. Mhm. Ungarn ist für viele Weinliebhaber noch eher unbekanntes Thema. Ja. Dabei herrscht hier eine lange und eher zentraleuropäisch geprägte Weinkultur. Familie Heumann kam zum Weinbau ein wenig wie die Jungfrau zum Kinde. Dem deutsch-schweizerischen Ehepaar wurden 1995 Weinberge in einer der besten Regionen Ungarns zur Pacht angeboten. Heute produziert die Familie in Villany Weine mit großer Finesse und Eleganz. Evelyn und Herr Erhard werden seit 2008 von ihrem Sohn unterstützt, der in der Schweiz Önologie studierte. Mhm. Riesling, Chardonnay, aber besonders verschiedene Rotweinsorten reiten hier der Perfektion entgegen. Im blauen Geheimnis finden sich 70% Krek Frankos, blaufränkisch. Den Rest der Flasche teilen sich Cabernet Sauvignon Merlot zu gleichen Teilen. Eine ungarisch inspirierte Bordeaux-Cuvée also, die sich schon jung, ungemein saftig, weich und wohltuend präsentiert. Welches Jahr? 2018. Genau. Voller Körper wird von der erfrischenden Säure im Zaum gehalten und die weichen Tannine laden dazu ein, der ersten vielleicht noch eine zweite Flasche folgen zu lassen. Mhm. Na, schauen wir mal. Farbe ist auch ein bisschen dunkler. Mhm. In der Nase hätte ich jetzt gesagt, das ist, der kommt aus Spanien. Ja. Hat so diesen Typ, der erste und der zweite. So ein leicht tanniniger Touch, ja. Touch. Oh, der entwickelt sich, der kommt. Mhm. Im Antrunk deckt man als erstes auch wieder sehr flach. Mhm. Und dann kommt da wirklich, der Mittelteil ist auch wieder hier sehr, sehr prägend. Ja. Und der Abgang ist ein bisschen alkoholischer, merkt man. Auch ein bisschen länger. 14% doch, ja. Und hat auch eher was so getrocknete Beerenmäßig. Ja, getrocknete Beeren. Ja. Genau. Mhm. Allgemein sehr fruchtig. Sehr fruchtig, das stimmt. Fruchtnoten kommen auch sehr früh auf der Zunge. Und diese Holz-Tannin-Noten kommen erst zum Schluss und bleiben dann auch. Ja. Also selbst wenn man das schon konsumiert hat, bleibt da ein bisschen diese Note über. Und in der Tat, mit zentraleuropäisch, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es ungarischer ist. Hätte es ein Spanier sein können. Ja, es hätte ein Spanier sein können. Es hätte aber auch tatsächlich ein österreichischer Wein sein können. Deshalb also, aber schwer. Mhm. Auf jeden Fall schwer. Also, das Blaufränkische merkt man eben. Blaufränkisch wird ja in Österreich häufig verwendet, obwohl jetzt neuerdings auch in der Pfalz. Ja, auch in der Pfalz, ja. Einer unserer Winzer, die wir häufig trinken, Markus Schneider, hat ja auch einen blaufränkischen. Ja. Markus Schneider macht ja vor allen Dingen auch Cuvées, aber da ist mal tatsächlich nur blaufränkisch und auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Ja, und das ist hier eben diese Art. Das Blaufränkisch kommt auch durch. Die anderen Aromen, gut, ist auch 70% blaufränkisch. Genau, ist schon sehr dominant blaufränkisch, würde ich sagen. Der Rest der Flasche Cabernet Sauvignon Merlot würde man gar nicht so richtig bemerken, glaube ich. Aber Blaufränkisch ist für mich immer ganz typisch diese Note von Kirschen, sehr reifen Kirschen. Ja, ist ja auch hier. So eine leichte Pfeffer. Ja, es ist jetzt nicht so, diese Schärfe des Pfeffers, aber dieses Aroma des Pfeffers. Ja, es wird leicht abgefedert. Genau. Immerhin, ich meine, das sind ja dann 30% andere Wahl. Genau, und dann ein bisschen finde ich immer Kirsche und Brombeere kommt immer so ein bisschen was fruchtig-saftiges. Ja, stimmt. Der prägt den schon ziemlich. Das Blaufränkische ist auch wirklich, auch im Geschmack, klar, natürlich jetzt ein großer Anteil, aber es gibt ja auch Rebsorten, da machst du einen großen Anteil rein, aber trotzdem sind dann die Geschmäcker der anderen Rebsorten deutlich dominanter, weil die einfach ja in den Primäraromastoffen einfach breiter ausgebaut sind oder also auch mehr Präsenz zeigen. Ja, ja, aber es ist eben tatsächlich diese Betonung auf Blaufränkisch ist auch Blue Secret. Genau, ja, ja. Das ist tatsächlich ein blaufränkischer Wein. Also das ist klar. Und die anderen Sachen zum Abfedern ist vielleicht eine ganz gute Idee. Obwohl, wie gesagt, pur ist blaufränkisch auch nicht zu verachten. Ja, ja, definitiv. Und ja, und in der Tat, er passt auch zum Kamin. Genau. Ich glaube, das ist auch ein Kaminwein wirklich, also wo man wirklich sagen kann, schmeckt nach Kamin. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, zum Essen glaube ich eher nicht. Was man machen kann, ist zum Käsebrett könnte er ganz gut passen. Käsebrett, das geht vielleicht. Dass du ein bisschen was Kräftigeres noch dazu hast. Und dann geht es mit guten, kräftigen Hartkäse, kann man das echt gut. Ja, bis auf den ersten sind die auch alle nicht zum Essen geeignet, glaube ich. Das sind schon Standalone-Weine. Mhm. Ja, wirklich vorm Kamin sitzen, Buch lesen, Glas Wein trinken. Genau. Ja, welcher war denn deiner Meinung nach der beste? Also mir hat am besten geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen, als zuletzt der Blue Secret. Der war so für mich auch am überraschendsten. Dann finde ich überraschenderweise auch den Franzosen sehr gut. Also das ist, hätte das ich jetzt ich auch. Hätte ich auch nicht so gedacht. Dann der Spanier und der Italiener. Nee, es sind alle Spanier. Sind alles Spanier? Gar nicht. Okay, dann die beiden Spanier sind auch gut, aber für mich eher so die unauffälligsten. Also ich finde vom Etikett und vom Design her machen die für mich den schönsten Gesamteindruck von der Flasche her. Aber geschmacklich muss ich sagen, stehen sie auf jeden Fall dem stehen nach. Den stehen nach, ja. Also der allererste steht tatsächlich nach. Ja. Also ich finde wie gesagt, der Renares, der steht nach. Den würde ich wirklich als zum Essen nehmen. Und für den Kamin schon den Sardasol. Aber der steht tatsächlich dem Heumann nach und ich muss auch sagen, muss da so ein bisschen über meinen Schatten springen. Also der Bordeaux hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Immer gedacht, naja, da wird so ein Aufwand getrieben und die Bordeaux-Weine, aber so richtig überzeugen sie dann vielleicht doch nicht immer. Auf nur hochpreisig und dann das ganze ökologische Theater ja, mit dem Wässern und so. Aber da musst du jetzt mal sagen, also der war für mich auch der Top-Wein heute Abend. Ja. Der Château Quiron. Also muss ich wirklich sagen, das ist ein wirklich runder Wein und ich halte da 12,90 Euro für wirklich gut angelegtes Geld. Ja, ja, auf jeden Fall. Da sollte man sich eigentlich was hinlegen. Eine Kiste hinlegen und in 10 Jahren wieder angucken. Ja. Vielleicht mal in 5 Jahren schon. Aber das ist die erste Flasche. Das ist wirklich ein Top-Wein. Also kann man überhaupt nichts sagen. Mhm. Überhaupt nicht. Also wie gesagt, auch preislich finde ich das total attraktiv. Das total. Was kostet denn der Heumann? Der Heumann kostet, ist der teuerste von allen, was wir haben. Mhm. Kostet, glaube ich, 12,90 war, glaube ich, jetzt. Oder? War es der teuerste? Ich guck mal, der Franzose im Vergleich. Wo habe ich den Franzose hier? War 12,90. Der war auch 12,90, ja. Also beide 12,90. Genau. Ja, da merkt man, die beiden teuersten sind auch die besten. Waren auch die besten jetzt, ja. Ja. Wobei, ich da fast sagen würde, macht man mit dem Bordeaux den besseren Schnitt. Ja, definitiv, ja. Denn ich meine, jetzt mal angenommen, du willst was verschenken. Ja. so ein alter Rotwein mit Schraubverschluss, ja, macht nichts her. Blue Circuit, trotz der schönen Flasche und so und diesem Konzept mit Blau. Ja, was hat er geschenkt? Ja, so einen ungarischen Wein. Ja, genau. Das ist ja, auch wenn er gut ist, da macht der, ich meine, der Bordeaux ist noch besser, gleicher Preis und es ist eben Bordeaux. Ja. Es ist mit Korken, es ist auch hier die Flasche sehr schön gestaltet. Ja. Auch so ein Tick modern schon, trotz dieses altertümlichen Wappens drauf. Also da, das macht was her. Das ist eigentlich auch ein Top-Geschenk. Also, ja. Definitiv, ja. Das kann ich nur sagen. Kaufen. Also einfach, weil das eine gute Geldanlage ist. Ja, definitiv, ja. Da kann nicht schief gehen, würde ich sagen. Wenn man den richtig lagert, wird der toll noch. Ja. Finde ich auch. Also sehr gut. Lohnt sich. Ja, kann man sagen. Ja. Ja, dann sind wir quasi mit den vier Weinen heute durch. Ich fand es auch sehr interessanten Ausflug nach Spanien, nach Frankreich und nach Ungarn. Genau. Und doch sehr ähnliche Weine. Ja. Also in Spanien sind die beiden Anbaugebiete ja nicht weit auseinander. Mhm. Aber ja, sonst geht es ja doch, ist ja weit bis Bordeaux und dann noch weiter nach Ungarn. Ich finde den Ungarn von der Machart und vom Geschmack her auch am modernsten, also auch vom Handwerklichen so, ist es wirklich ein sehr moderner. Mhm. Die zwei Spanier, die ist es so klassisch, dann würdest du einfach, würdest du ganz klassisch als spanischen Wein identifizieren. Mhm. Der Bordeaux auch sehr klassisch mit den Fassnoten und Co., die halt da irgendwie, der schmeckt schon sehr, sehr, sehr typisch und der Ungare ist so ein bisschen, ich habe natürlich jetzt keine Referenz zu ungarischen Wein, aber der macht so für mich den modernsten Eindruck und geschmacklich halt auch sehr, sehr weit vorne. Also ich sagte ja schon, dass ich ungarischen Wein getrunken habe und zwar immer den Stierblut, das war früher mal so, was müsste man jetzt mal nachgucken, was das ist. Also kann ich mich gut erinnern, in meiner Studentenzeit wurde sowas getrunken. Stierblut. Ja. Wein aus Eger. Ja, ja. Ein Klassiker mit irreführenden Namen. Stierblut. Ein roter Cuvée, welcher die Essenz einer Weinregion durch die Kombination ihrer besten Reben groß herausstellt. Der Wein ist sowohl in der nördlichen kühlen Region um Eger, aber auch in den wärmen südlichen Regionen beheimatet. Was macht denn? Name ist schon auch. Okay. Habe ich noch nie gehört. Genau, ganz interessant sagt er hier, der Name ist ein bisschen negativ belastet, weil nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989 war das Synonym für billige, schwere Rotweine aus der Massenproduktion aus dem Ostblock. Dementsprechend haben die sich also auch erst dann wieder zu einem Premium-Wein erst wieder nach oben arbeiten müssen. Ja, ja. Aber das haben sie auch geschafft. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Ja, ich denke auch. Also es war sehr interessant. Und ich fand's auch, ja. Da sieht man auch, der Winter hat seine Vorteile. Genau, der darf auf jeden Fall im Glas auch nicht fehlen, der Winter. Genau. Also es muss nicht immer nur Glühwein sein. Genau, genau. Es gibt auch andere Varianten. Gut, dann erstmal, Maha, vielen Dank fürs Mitbringen und fürs Recherchieren. Für unseren Zuhörer auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, und wir haben gerne Feedback. Genau, gerne Feedback. Wir haben jetzt eine kurze Pause. Also glaube ich, das wird erstmal im Februar kommt erst der nächste. Ne? Genau. Nee, im Februar bin ich in Urlaub. Dann bist du im März, kommt erst wieder die nächste Folge. Das heißt, wir haben jetzt 1,5 Monate haben die unsere Hörerzeit, die alten Folgen zum Beispiel mal nachzuhören. Genau. Wir sind heute bei 91, da gibt es also schon ein paar davor, ein paar gute und ein paar schlechte. Mhm. Aber hört selbst rein, bildet euch selbst eure Meinung. Teilweise ist es doch ganz interessant, mal in einer ältere Folge reinzuhören. Ja, das habe ich neulich auch mal gemacht. Es kommen nämlich teilweise auch Themen auf, wo dann jemand sagt, so, ja, kennt ihr schon, habt ihr schon? Und ich so, naja, klar, haben wir das schon vor zwei, drei Jahren gemacht. Hör mal Folge, was weiß ich, zu dem und dem dann und dann mal. Und dann merkt man halt, dass wir doch bei vielen Sachen doch relativ weit vorne sind. Die Dinge dann erst kommen. Und wir aber schon darüber quasi schon vor zwei Jahren berichtet haben. Ja. Und dann jetzt auf einmal das Thema irgendwie in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. Also dementsprechend sind unsere älteren Folgen also auch nach wie vor sehr beliebt und auch sehr zu empfehlen. Ja. Okay, dann erstmal vielen herzlichen Dank und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.